Dialoge, Seite 145. Du musst wissen, dass der Journalismus eine Art Freimaurerei ist. Diejenigen, die davon leben, sind alle mehr oder weniger durch die Bande des Berufsgeheimnisses untereinander verbunden. Ähnlich wie die alten Wahrsager geben sie das Geheimnis ihrer Orakel nicht leicht preis. Wenn sie sich verraten, würden sie nichts gewinnen, denn die meisten weisen einen größeren oder kleineren Makel an ihrer Ehre auf. Ich gebe zu, dass in der Hauptstadt, in einem bestimmten Personenkreis, diese Dinge wahrscheinlich kein Geheimnis sind. Aber überall sonst ahnt man nichts davon und die große Mehrheit der Nation wird mit dem vollständigen Vertrauen den Spuren der Führer folgen, die ich ihr gegeben habe.